Schatten auf des Königspalästen, wie Raben die Boten der Nacht. Schatten auf des Königspalästen, die Lüge schläft, niemand schöpft Verdacht. Verkaufe Unschuld, ihr habt sie bestellt. Ich bin der Stein, der euch vom Herzen fällt. Und niemand ist schuld, keiner will sein. Ich tu's für euch. Allein der König hirt durchs Schloss, schwarz ist der See, Nebel auf den Bäumen, und er ruft ins Dunkel: mein Thron, mein geliebter Thron. Schatten auf des Königspalästen, wie Raben die Boten der Nacht. Schatten auf des Königspalästen, die Lüge schläft, niemand schöpft Verdacht. Und niemand kann's beweisen, das Schloss steht bleich und stumm. Und schwarze Vögel kreisen, der Tod geht um. Kein Freund beschützt den König vor des Schicksals Lauf. Die Kugel, sie fliegt durch die Nacht und niemand hält sie auf. Niemand kann's beweisen, das Schloss steht bleich und stumm. Und schwarze Vögel kreisen, der Tod geht um. Kein Freund beschützt den König vor des Schicksals Lauf. Die Kugel, sie fliegt durch die Nacht. Die Kugel, sie fliegt durch die Nacht und nicht.